Grüß Gott, grüß Gott. Ja, liebe Mithörerinnen und Mithörer, das ist der Stammtisch-Podcast mit einer Premiere aus dem Zug. Der mobile Stammtisch-Podcast. Der mobile Stammtisch-Podcast. Dass wir das nochmal erleben dürfen, ja? Der Zugdialog. Da wird gerade das neue Equipment ausgetestet, ja? Richtig, also es wird jetzt aber keinen regulären Stammtisch geben, weil der Joe ist nicht dabei. Genau, sind nur der Kai und der Jens. Oder der Esel nennt sich immer zuerst, also der Jens und der Kai ist so rum. Ja. Und der Kai und der Jens. Genau. Genau, und wir waren gerade bei der Riegele Brauerei und haben mein selbstgebrautes Kommerzienrad Riegele-Bier abgeholt. Ich weiß gar nicht, haben wir eigentlich in der Folge davon berichtet, oder? Dass du gebraut hast. Ich glaube, es war die letzte Folge, ja. Haben wir nicht? Doch, ich meine. Nee, weiß ich gar nicht. Doch, haben wir. Ah, ich meine schon, ja. Du hast davon berichtet, genau. Ja. Ich habe selbst gebraut. Ja. Und das haben wir gerade abgeholt aus Augsburg. Jetzt fahren wir gerade zurück mit dem Zug nach München. Der Joe hat es leider nicht geschafft heute. Aber, naja. Jetzt sitzen wir zu zweit halt hier. Genau, wir haben einfach gesagt, wir müssen uns mal wieder rühren. Ich habe gesagt, es ist schon viel zu lange tot gewesen. Ja, ein Überlebenssignal. Genau. Ein SOS. Ein SOS, aber die nächste Folge kommt bestimmt ganz bald, ja. Bist du sicher? Ja, ich hoffe es, ja. Ich muss das mal ein bisschen pushen wieder, ja. Ah, okay. Hilft ja nichts, ja. Du weißt, du musst die Fallhöhe etwas erhöhen, damit wir dann... Ja, klar, du musst ein bisschen Druck aufbauen, ja. Hilft ja nichts, ja. Ja, wir müssen auf jeden Fall, eigentlich war ja die Idee, das hatten wir ja auch schon erläutert, dass wir eigentlich mal eine Folge aufnehmen wollten mit bisschen Atmosphäre im Hintergrund, also sprich mit nicht jetzt irgendwie daheim im Wohnzimmer, sondern dass wir gesagt haben, okay, wir wollen eigentlich mal irgendwie in der Wirtschaft oder in einem Wirtshaus eine Folge aufnehmen. Am Stammtisch sozusagen. Am Stammtisch. Jetzt haben wir aber heute gemerkt eigentlich, wenn man ehrlich ist, wenn wir das heute da gemacht hätten, theoretisch, man hätte wahrscheinlich nachher nichts gehört. Also ich weiß nicht, wie gut, das werden wir jetzt sehen, wie gut die Mikros da praktisch die Außengeräusche rausfiltern, aber das war so brutal. Also es war eigentlich gar nicht so laut. Es war jetzt kein lautes Wirtshaus. Ja? Zuerst saßen noch ein paar Jungs hinter uns, die haben so ein bisschen FC Bayern gesungen. Ja? Aber da war ja die... Das waren Fußballfans oder war das einfach nur so bescheuert? Die hatten einfach einen Sitzen, ja. Ja, die waren einfach ein bisschen... Ja, wie kommt man denn dazu, samstagmittags schon einen Sitzen zu haben und dann in Tracht rumzulaufen? Ja, warum denn nicht? Warum denn nicht? Ja. Das ist auch wieder eine gute Frage. Schönes Wetter, für die Lederhosen angezogen und los geht's. Und dann kann man mal ein Bier trinken. Ja gut, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht auch schon so irgendwie Junggesellenabschied ist oder sonst irgendwas. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall war dann aber die Bedienung relativ resolut und hat auch gerade gesagt, hier, ich habe das eben schon ernst gemeint, jetzt hört mal auf hier mit der Rumgeplärerei. Fand ich dann auch ganz gut, weil irgendwie... Riegele Brauerei, da passt das irgendwie nicht rein, da so ein Mob schreien. Du meinst Bier und Mob passt nicht zusammen? Nein, aber das ist ja vom Ambiente, ich sag mal, wenn du jetzt im Augustiner in die Schwemme gehst oder sowas, ja okay, dass da laut ist und da ein bisschen Gekröll ist, das erwartest du ja irgendwie, aber das ist ja da schon ein bisschen gediegener. Ja. Ist dir eigentlich Schwemme ein Begriff gewesen? Bevor ich nach, also ich... nach München kam, naja, mir oder ist nach Bayern? Also bevor ich nach Bayern gekommen bin, nicht, aber das bin ich ja jetzt. Ich bin ja jetzt schon, also schon Studium kann ich. Nee, also in Franken ist das ja kein Begriff. Also Schwemme sagt man im Franken nicht. Ich weiß ja bis heute nicht, worauf sich das eigentlich bezieht. Darauf, dass da die ganzen Abgefuckten angeschwemmt werden oder dass da das Bier in... Über die Tische schwemmt. Über die Tische verteilt wird. Weißt du, wer das bestimmt uns sagen könnte? Deine Freundin, die Caro, die wüsste das bestimmt, ja. Wo das herkommt. Als alte Bierkennerin. Nein, aber die weiß doch immer so Sachen, ja. Muss stimmt, da müssen wir. Hält immer das bayerische Kulturgut hoch. Ja, finde ich auch vernünftig, ja. Einer muss es ja tun, ja. Ich tue das immer durch Bierkonsum unterstützen, ja. Nee, aber war, ich muss ganz ehrlich sagen, hatte ich ja eben schon gesagt, dass ich die Riegele Brauerei extrem sympathisch finde, so das ganze Ambiente da. Also gefällt mir total gut. Ich mag ja generell Wirtshäuser gerne. Auch ganz traditionelle, so. Auch so vom Ambiente und so, ja. Aber ich finde, die haben da einen total guten Mix so aus das Traditionelle von so einem Wirtshaus mit so einer modernen, mit so einem modernen Touch. Also das sind ja schon sehr rustikale Möbel, aber die sind total modern halt so. Also, ja, aber das ist nicht so verschnörkelt und so. Das ist schon das Image, klar. Das machen die mit Absicht, ja. Ja, vor allen Dingen ist es doch irgendwie seit 5 Jahren überall so, oder nicht? Finde ich gar nicht. Wo findest du, sag mal in München, ein Brauhaus oder irgendwas, was so ist wie die Riegele Brauerei? von der Einrichtung und so. Könnte ich, also ich kenne jetzt keins. Ich finde, es gibt schon viele so alte Kneipen, die dann sich dann irgendwie so ein bisschen Modernisierung, aber ohne das Alte zu negieren, irgendwie auf die Fahnen geschrieben haben. Und dann gibt es jetzt überall diesen modernen bayerischen Hütten-Style. Ja, aber das finde ich, ist das in der Regel der Brauerei nicht. Ich finde, das hat so ein bisschen, und das mag ich unheimlich gern, wenn das so ein bisschen industriellen Charakter hat. Ach so, also ja, ich, das ist richtig. Weiß ja. Ich mag das, also ich mag das total gerne. Ich habe das ja schon tausendmal erzählt, dass ich früher ja auch lange Jahre in der Gastro gearbeitet habe. Und da war der Laden, wo ich in meiner Heimatstadt Limburg gearbeitet habe, das war auch in einem alten Sudhaus drin. Also war praktisch der Raum früher, wo der Kessel drin stand oder die Kessel drin stand. Dann haben die irgendwann nochmal eine Decke eingezogen. Praktisch, das war dann der Boden und unten Toiletten und so weiter. Mhm. Und das auch altes Backsteingebäude mit ganz hohen Decken dann aufgrund des Brauhauses. Waren irgendwie, glaube ich, wir hatten Deckenhöhe 7,5 Meter oder sowas. Ja. Und halt auch so einen industriellen Charakter hatte das so. Und trotzdem gemütlich. Und das finde ich total gut. Und das, finde ich, hast du da in der Riegelbrauerei extrem gut kombiniert. Es wirkt total hochwertig, modern und es gefällt mir einfach gut. Ja. Okay. Und ich finde das halt einfach, das flasht mich halt einfach, wenn ich da reinkomme. Du kannst halt irgendwie 30 verschiedene Biere trinken. Ja. Und alle von der gleichen Brauerei. Ja. Also das finde ich schon... Wie fandest du jetzt dein Golden... Wie hieß das? Golden Pale Ale. Fand ich gut. Also hat mir gut geschmeckt. Ich muss dazu sagen, mein Geschmackssinn war noch ein bisschen getrübt. Ich hatte gestern schon so viel Bier getrunken. Also, ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich heute wirklich die letzten Geschmacksnuancen rausgeschmeckt habe. Und das Weißbier? Fand ich für ein Weißbier echt extrem gut und extrem leicht. Ich ärgere mich, dass ich habe auf der Karte habe ich es nicht rausgeschrieben, wie es genau heißt, weil die haben ja diverse Weißbier. Ich muss mal gerade gucken. Ich habe mir da so ein Prospekt gemacht. Ja, noch so Devotionalien. Ne? Genau, ich habe noch. Wir haben noch eingekauft. Also wir haben jetzt für den nächsten Podcast haben wir auf jeden Fall ausreichend Bier, ja. Sechs Flaschen. A066. Also guck mal, die haben... Es gibt... Was gibt's denn alles an Weizen? Alte Weizen... So viel, wie wir schon Werbung für Riegele-Bier gemacht haben. Müssten die uns eigentlich mal eins sponsern, ne? Wirklich mal so einen Kasten hin. Also ich werde jetzt, glaube ich, noch Experten-Mitglied und dann ist alles gewonnen, ne? Jetzt lass mal gucken. Also ich glaube... Alte Weiße? Nee, das dunkle Weiße? Ich weiß nicht, auf jeden Fall war das Weiße. Du hast Bananenweißbier getrunken. Das hieß nicht Banane, es war kein Banane. Es hat halt extrem nach Banane gerochen und auch geschmeckt, ja. Also war echt lecker. Und was ich halt das nächste Mal halt machen würde, wenn wir nochmal dahin fahren, ist ja echt nur ein Katzensprung. Wie lange haben wir jetzt gebraucht? 35 Minuten oder was, gell? 30 Minuten fährt der Zug von Hauptbahnhof zur Hauptbahnhof. So, also finde ich echt, ist echt ein Ausflug wert. Und dann würde ich dann mal konsequenter. Einfach mal wirklich durch die Bierpalette da probieren. Mal 5, 6 verschiedene. Also nicht die Brauspezialitäten, die du aus der Flasche bekommst, sondern die regulären. Nur vom Fass. Biere. Genau. Ja. Und dann aber jeweils nur 0,1. Also, dass du das einfach gar nicht trinkst jetzt. War die eigentlich schon nicht schlecht, ne? Ja. Also das finde ich schon gut, ja, dass du da so eine Auswahl hast. Ja. Guck mal, ein Pferd. Wo? Schon da hinten. Entschuldigung, ich war gerade mit meinen Kindern unterwegs. Ah, guck mal, ein Pferd. Eine Kuh. Ein Hund. Guck, ich habe den Osterhasen gesehen. Ja, ist doch geil, ne? Ja. Nee, also. Können wir, glaube ich, empfehlen, die Riegelbrauerei, guten Gewissens. Ja. Und preislich ist okay, oder? Also ich fand es jetzt nicht überteuert. Also es ist nicht billig. Also ich fand muss dazu sagen, der Jens hat praktisch eine der Brauspezialitäten, das Simcoe 3 hattest du, gell? Ja. Also ein IPA. Ja. Ist es ein IPA? Ja. Bitte? Ist es ein IPA? Ist ein IPA, ja. Getrunken. 2 Drittel Liter, 10 Euro. Das finde ich eigentlich überzogen, ne? Weil... Das steht irgendwie nicht im Verhältnis. Also wahrscheinlich... Ja, also, das sind halt deren Brauspezialitäten, sind aber doch auch im Geschäft so teuer. Ja, ja, ja, klar. Also vom Ratio passt es wieder. Also wenn du überlegst, das Bier, das normale 0,3 hat gekostet 2,50 und da zahlst du wahrscheinlich für eine Flasche, oder sagen wir mal 0,5 hat, glaube ich, 3,50 oder so gekostet und in die Flasche kostet, wenn du es im Laden kaufst, wahrscheinlich unter 1 Euro. Ja. Ja? Also hast du Faktor 3, jo, das kommt wieder hin. Ja. Ja? Nur... Also ich verstehe schon, dass das vom Brauverfahren und so, ist das ja kein Unterschied, ob du jetzt ein Spezialbier brauchst oder ein normales. Gut, du hast natürlich deutlich, ja doch, du hast, also es ist teurer in der Herstellung. Ich habe letztens, kann ich, können wir, also auch eine Empfehlung, war in der ZDF-Mediathek kann man es, glaube ich, noch schauen. War mal sonntags, habe ich mal seit langem mal wieder Fernsehen geguckt, kam hier um 19:30 Uhr kommt noch immer Terra X oder wie das heißt, ja, auf dem ZDF, war ein Spezial zu Bier, wegen jetzt 500 Jahre Reinheitsgebot ist ja dieses Jahr. Und was hier klar ist, wenn man sich ein bisschen mit Brauen auskennt, wenn du, sage ich mal, ein stärkeres Bier brauen willst, du musst halt viel mehr Malz reintun, also hast du auf jeden Fall eine höhere Zutat, mehr an Aufwand. Und natürlich bei diesen Spezialbieren hast du natürlich einfach die Menge an Hopfen, und Spezialhopfen ist natürlich teurer, als wenn du jetzt den 0815 Hopfen nimmst. Ich glaube gar nicht, dass es der Wareneinsatz ist, sondern es sind die Prozesskosten, die so viel höher sind, weil die halt einfach... Ja, weil du so viel umschlägst, ja. Also, oder du hast, wenn du 1000 Liter brauchst oder 50, ist vom Aufwand wahrscheinlich genau das Gleiche, und hast halt nachher viel geringeren Output, ja. Und du musst halt... Richtig, genau. Also, die haben da in ihrem Brauhaus irgendwie halt ihre Standard... Größen, ja. Und dann wird halt irgendwie das helle gebraut und das Weißbier und das dunkle und was weiß ich, halt das normale Flaschenbier, was die halt haben. Und wenn du dann halt umrüstest für, die kleinen Serien, ja, das erstens unterbricht das deine normale Produktion, und zweitens musst du halt alles anpassen, ja. Ich weiß jetzt nicht genau, wie maschinell das da wirklich funktioniert, aber ich glaube nicht, dass die da mit dem Standard-Setup fahren können, sondern das ist halt, muss halt einfach alles neu eingestellt werden. Ja, das glaub, also ich glaube, dass das heute mittlerweile alles, dass es am Laptop praktisch eingestellt wird, weil was veränderst du? Du hast eine andere Zutatenmenge, ja, aber die Rasten und so weiter sind halt nochmal unterschiedlich, aber dann hast du halt einfach, dann sagst du halt, okay, jetzt hast du halt die Rast bei 72 Grad, nicht eine halbe Stunde, aber ich glaube, selbst das ist sogar relativ ähnlich, ja, dass das gar nicht so von Bierart zu unterschiedlich ist, also da würde ich jetzt lügen, wenn ich das, kann ich nicht genau sagen, ja, aber ich glaube, da ist gar nicht so ein Riesenunterschied, ja. Jetzt bin ich hier gerade mit dem Sitz nach hinten gerutscht, guck mal hier, ganz gemütlich, ja. Also wir fahren gerade in der City, ja. Ich finde das halt, wie gesagt, wie ich eben schon gesagt, ich finde das einfach, ich finde das eigentlich fast die gemütlichsten Züge. Ja, vor allem, weil die hier noch so geile Abteile haben. Ja, hast du im ICE aber auch noch. Ich versuche auch immer ins Abteil reinzukommen. Ne? Aber sehr, sehr wenig. Nö. Eigentlich jeder zweite Wagen ist die Hälfte, nicht jeder zweite Wagen. Nein. Also in der ersten, sagen wir mal so, in der ersten Klasse ist viel Abteil. Also ich fahre ja dienstlich viel ICE, ja, und da ist in der habe ich das Glück, dass ich da immer erste Klasse fahren kann. Ja. Wobei das eigentlich, ganz ehrlich, das lohnt eigentlich fast nicht erste Klasse fahren. Also es ist halt, der Riesenvorteil ist, es ist deutlich ruhiger, ja, weil du halt kaum Kinder hast. Ja. Und wenn du was arbeiten musst, also normal stört mich das nicht, wenn ich Kinder um mich rum habe, das ist ja super, ja, sehr lustig. Ja. Und ich habe ja meistens Kopfhörer drauf, aber wenn ich am Arbeiten bin, willst du schon ein bisschen Ruhe haben, weil du dann auch telefonieren musst und so. Da ist schon erste Klasse gut, aber ansonsten... Und das halt ein größerer Anteil an Abteilen ist. Aber Abteil ist dann auch wieder scheiße, wenn du mit so vielen Leuten drin sitzt. Wenn du so ein Abteil für dich hast, so zu zweit, das ist super. Ja. Oder wenn du einen Podcast aufnehmen musst. Ja, genau. Dann ist das gut. Aber ansonsten ist das Abteil, wenn dann mit 6 Leuten da sogar Knolle so einem Abteil drin sitzt, das ist dann auch nicht so toll. Ja, ja, vor allen Dingen sind hier nur so komische Klapsitze. Ja, das ist aber jetzt, weil wir in einem Kinderabteil sind. Ah. Das stand hier draußen, Kleinkind, ja. Da hast du gesagt, das passt für uns, ja. Da können wir reingehen, ja. Sehr gut. Ja, nee, jetzt müssen wir mal gucken, wann wir dann die nächste Aufnahme dann timen und ob wir dann trotzdem dann versuchen, mal irgendwie eine Lokalität zu finden, wo wir aufnehmen können, ja? Ja, ich glaube, woran es halt einfach so ein bisschen scheitert, ist irgendwie dieses Zeitliche, ja? Es geht halt nicht abends, du kannst halt nicht zu Riegele abends hinfahren, weil halt... Nee, ich meine, da können wir ja eine Alternative, wir müssen ja das nicht in der Riegele-Brauerei machen, können wir ja irgendwo anders auch machen, ja, ne? Jetzt beginnt ja die Biergartenzeit wieder. Biergarten wäre doch eigentlich total geil. Wir können eigentlich einfach nur mal auf so eine Picknickdecke im englischen Garten hocken. Ja, dann wo kommt das Bier her? Bitte? Ja, gut. Nehmen wir mit, ja. Aus dem mobilen Biercontainer. Ja, aber wir können... Oder wir grillen. Ja, genau. Das wäre auch noch was. Wir können mal live grillen auf deinem Balkon eigentlich. Ja, das könnten wir machen. Und weil, also, ich fände, aber Biergarten fände ich eigentlich eine geile Idee, ja. Weil wenn du in einen großen Biergarten gehst, unter der Woche, kannst du dann ja auch eine Ecke finden, wo dir nicht 1000 Leute um dich rumspringen. Ja. Das wäre doch eigentlich ganz lässig, ja. Und so vom Wirtshaus, wenn wir in ein Wirtshaus gehen wollen, finde ich eigentlich, da waren wir noch nicht zusammen drin, oder in dem Augustiner bei mir um die Ecke, in Dreimühl. Nee. Das hat letztes Jahr aufgemacht, aber vorher eine andere Lokalität drin. Ein ganz kleines Augustiner-Wirtshaus, die haben vielleicht 40 Plätze höchstens. Okay. Und es ist total gemütlich, gutes Essen, noch relativ günstig. Ja. Und da ist jetzt mittlerweile auch relativ viel los, aber unter der Woche, glaube ich, abends, wenn wir da hingehen, Das wäre gut, ja, weil er ist nicht so laut und ist aber echt schön da, ja. Okay. Kenne ich den Wirt, der ist total nett, ja. Ich habe ja auch wieder so viel zu berichten. Von was hast du denn zu viel? Oh, Sachen, die ich gelesen habe. Okay. Künstliche Intelligenz. Ich bin schon gespannt, ja. Ja, ich habe, ach, hier, wir hatten doch gestern gesprochen, also der Jens, zur Info, der war die Woche bei einer Ausstellung, wie nannte sich das? Ah, ja, stimmt, Painting 2.0. Und als ich gestern kam ich zurück nach München, bin dann noch kurz ins Büro und bin mit der U-Bahn gefahren, ich habe das Auto abgegeben in der Altstadt und bin dann rüber mit der U-Bahn und da war gerade ein Plakat für dieses Painting, ja. 2.0, ja. Genau. Aber du hast ja gesagt, war für den Arsch, ja. Nee, es war nicht für den Arsch, aber der Titel und der Untertitel war ein bisschen misleading, ja. Die suggerieren irgendwie, dass sich diese Malerei irgendwie mit Technik und dem Informationszeitalter irgendwie auseinandersetzen. Das tut es halt nicht wirklich, ja. Sondern im Grunde genommen ist das einfach nur... Aber das war schon alles zeitgenössische Kunst. Genau, zeitgenössische Kunst im Grunde genommen seit 1960, 64 irgendwie sowas, ja. Ja, aber das finde ich halt auch schon wieder irgendwie, also was hat denn jetzt 1964 mit, naja gut, da ging es langsam los, ja, mit Computern und so. Ja, Digitalisierung und allem Pipapo, ja, aber ja. Es ist eben nicht der Kontext der Bilder, sondern es ist mehr so halt die Zeit, die damit benannt wird. Und dann finde ich halt auch einfach den Begriff Painting 2.0, Entschuldigung, aber das ist einfach so abgeschmackt. Also. Ja, vor allem, als meine erste, habe ich ja zu dir gesagt, meine erste Assoziation war dann, okay, das sind irgendwelche maschinengenerierten Bilder. Habe ich irgendwie einen Roboter malen lassen? Ja, genau. Was hat denn malen? Ist ja wirklich noch eine ganz analoge Tätigkeit. Ja? Na, die Frage ist halt, ob sich sozusagen die Malerei geändert hat mit der... Aufgrund der Außeneinflüsse. Aufgrund des kulturellen Wandels, die halt so ein digitales Zeitalter mit sich bringt. Und im Grunde genommen... Ja, aber Kunst reflektiert ja immer irgendwo den Zeitgeist. So. Und ich finde aber... Ja, aber das Lustige ist halt auch, dass das in dieser Ausstellung überhaupt nicht so rauskommt, wirklich. Ja, ja, vor allem für mich ist der Punkt, das Thema Digitalisierung ist natürlich etwas, was irgendwie omnipräsent ist. Jeder redet davon, ja, und macht und tut, ja. Überall hörst du hier Industrie 4.0, Schakalaka und hast du nicht gesehen? Es ist extrem gehypt, das Thema. Aber ich finde, das ist halt, wenn du sagst, ich habe jetzt gerade meine erste Assoziation als so über Kunst und wie, inwiefern, sage ich mal, der Zeitgeist die Kunst beeinflusst. Das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist, Biedermeierzeit. Jetzt irgendwie, ich weiß nicht warum, war meine erste Assoziation so. Und das ist für mich irgendwie, das ist irgendwas, da ist so eine kulturelle Haltung oder so eine gesellschaftliche Haltung drin, aber die Digitalisierung ist für mich ja keine Haltung oder es ist ja kein Zeitgeist in dem Sinne Digitalisierung, sondern das ist, für mich ist das etwas, das... Ja, nee, aber das... Doch, doch, doch. Ja, aber das... Vergleich doch mal deinen Alltag und wie der von Digitalisierung beeinflusst wird mit dem natürlich, der Generation deiner Oma. Absolut, da bin ich ja bei dir, aber das ist für mich jetzt keine Haltung, wie jetzt zum Beispiel eine Biedermeierzeit, dass da alles sehr konservativ und so weiter war, sondern das ist wie, als das Auto auf die Welt kam. Nee. Ja, also, ja, es ist noch tiefgreifender. Ich muss dich mal ganz kurz unterbrechen und leider auch unsere Hörer. Wir fahren gerade auf die Münchner Stammstrecke ein, das heißt, wir werden jetzt in wenigen Minuten am Münchner Hauptbahnhof ankommen. Damit ist dieser Podcast zu Ende und wir haben euch, glaube ich, einen guten Teaser für die nächste Folge gegeben. Es tut mir leid, dass ich euch jetzt abbrechen muss, ja. Aber ich habe da ernsthaft was einzuwenden. Ja, okay, kann ja sein. Bis demnächst. Auf Wiederhören. Macht es gut. Tschüss. Tschüss.